1. In diesem Gebet bittet David den Herrn darum, im Gehor zu schenken und auf sein Flehen zu antworten, die er sich in einer Verzweifelten und armsligen Lage befindet. 2. Bittet Gott, sein Leben zu schützen, die er im True ergeben ist, und fordert gottlichen Beistand für sich als Diener, der sein Vols Vertrauen auf ihn setzt. 3. Fleht den Herrn im Naden, die er sich unaufhörlich im Gebeten inwendet und sein Hilf sucht. 4. David bittet den Herrn, im Wieder Freude zu schenken, die er sein Gesamtes innerstreben und sein Hoffnung allein auf Gott ausrichtet. 5. Er begründet sein Vertrauen damit, dass der Herr gütig und Zuvergebung bereit ist, wobei er all jenen mit großer Barmherzigkeit begegnet, die ihn anrufen. 6. Bittet den Herrn eindringlich, sein Gebet wahrzunehmen und der Intensität seines Flehens die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. 7. In Momenten der Bedrängnis sucht er die Nahe Gottes, die er die Festgewissheit hat, dass sein Ruf dort Gehör finden werden. 8. Stellt fest, dass unter allen gottlichen Wesen niemand dem Herrn gleichkommt und dass kein anderen Taten mit seinen Werken vergleichbar sind. 9. Allnationen, die aus Gottes Schöpfung hervorgegangen sind, werden eins Tags erscheinen, den Herrn anzubieten und seinem Namen die Gebühren ere zu erweisen. 10. Die Groß Gott seht sich in seinen außergewöhnlichen Wunden, die beweisen, dass allein der Wahr Gott ist. 11. David bittet den Herrn, in seinen Wegen zu unterweisen, damit ein Leben in Beständigkeit führen kann, waren sein Haus danach strebt, Gottes Namen mit Ehrfurcht zu begegnen. 12. Verspricht, den Herrn mit aufrichtiger Hingabe zu loben und dessen Namen für allzeit die Ehre zu geben, die ihm zusteht. 13. Erkennten, dass Gottes Gnade gegenüber in grenzenlos ist, die er sein Leben vor dem Abgrund des Todes bewahrt und in Geretet hat. 14. Berichtet Gott von hochmütigen Menschen, die sich gegen ihn verschworen haben, und von einer Gruppe gewalttätiger Personen, die ihn verfolgen, one day beruxicht auf gottlich Gebot zu nehmen. 15. Im Gegensatz dazu beschreibt den Herrn als einen Gott voller Barmherzigkeit und Gnade, der geduldig ist und sich durch ein Fühlen Gut und Verlässlichkeit auszeichnet. 16. Bittet Gott, sich im Wieder zu wenden, im Kraft zu verlehen und im als seinem Diener beizustehen, so wie es bereits für früher Generation in Getten hat. 17. Schließlich bittet ein sich Berserchen der gottlichen Gunst, damit sein Gegner beschamt erkennen müssen, dass der Herr im geholfen und Trost gespendet hat.